Ich geb so viel Liebe wie ich kann. Aber dennoch wünschen manche mir die Pest an den Hals. Für alle meine Leute nur das Beste gedacht. Beste vom Besten gedacht. Ich will nicht, dass sie mich liebt. Nur gerade so genug für mein Team. Ich will nicht den ganzen Kuchen verdienen. Nur ein bisschen Respekt. Weit weg vom Perfekt und dem Vorzeigebild. Doch die Sonne scheint mir heute aus den Taschen. Mein Kopf ist kaputt, viel zu oft ohne Grund. Aber sag mir, wer hat heute keine Macken? Denn ich bin da, wenn es sein muss, mach mich gerade, wenn es sein muss. Und halte meine Jungs aus krummen Sachen, so gut es geht. Naja, so gut es geht. Wir sind zumindest auf einem guten Weg. Mein Glück nie gepachtet, den Erfolg nicht gekauft. Komm von leerem Kühlschrank und einem Loch in meinem Bauch. Hast Probleme wie die Pest, aber nur ein Ton. Und ich fliege bei Stress, komm und box dich da raus. Mach keinen Unterschied, ob Nassi oder Busfahrer. Ich bleib loyal von Sonnenauf bis Untergang. Heißt, ich chill mit dir, egal was du für Umsatz machst. Denn nur ein Cent, Ficker, klammert sich ein Hunderter. Aber ich geb so viel Liebe wie ich kann. Aber dennoch wünschen manche mir die Pest an den Hals. Für alle meine Leute nur das Beste gedacht. Beste vom Besten gedacht. Ich will nicht, dass sie mich liebt. Nur gerade so genug für mein Team. Ich will nicht den ganzen Kuchen verdienen. Nur ein bisschen Respekt. Ich bin in Topform, hab nur Liebe für das Team. Das Schicksal meint es gut, denn ich verdiene durch Musik. Trotzdem mach ich nicht auf Rockstar am Kiez und lebe nicht wie Gott in Paris. Aber manchmal, nur manchmal, dreh die Geister mit mir durch, die ich rief. Ich flieg mit ihnen hoch, doch ich lass sie nur eine Stunde bei mir. Komm schnell wieder runter zu dir. In den Zeiten voller Not wird das Mitleid immer mehr. Doch in Zeiten von Erfolg fällt das Können leider schwer. Ich seh, wie sie hasseln, verstehe die Schwere durch Leeren den Taschen. Aber glaub mir, von genau da kommen wir her. Hab mein Teller schon geteilt, als wir noch hungrig waren. Bleib loyal von Sonnenauf bis Untergang. Und hoff, du chillst mit mir, auch wenn ich mal keinen Umsatz mach. Denn nur ein Cent, Ficker, klammert sich ein Hunderter. Aber ich geb so viel Liebe wie ich kann. Aber dennoch wünschen manche mir die Pest an den Hals. Für alle meine Leute nur das Beste gedacht. Beste vom Besten gedacht. Ich will nicht, dass sie mich liebt. Nur gerade so genug für mein Team. Ich will nicht den ganzen Kuchen verdienen. Nur ein bisschen Respekt.